In der Dunkelheit einer einzigen Nacht kam sie zu mir, zog mich an mit ihrem Blick, eine Karte in ihrer Hand, auf der stand, die Suche währt ein Leben lang, die Suche währt ein Leben lang. Sturmwind der Vergangenheit, sie liegt neben mir. Schatten ranken sich im Lichterschein. Verlorene Traum von mir zerstört, jetzt ist es zu spät. In der grenzenlose Lebenskreise, unzertrennbar in Verbindung. Bestimmt das Morgen, erweckt das Gestern für alle Wege, auch für diesen. Sucht meine Seele, bricht das Schweigen, trennt den Zweifel, betäubt der Angst. Eines Tages, wenn ich bereit bin, sind die Ziele in sich vereint. In der